Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 91, Vers 14 bis 16. Der Herr spricht: Ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Gott segne dieses Wort. Gottes Versprechen. In diesem Psalm hier, aus dem Psalm 91, ist einer der Psalmen, den ich super finde, den ich selber gern mag und immer wieder lese, auch tagtäglich, ja, auch zu Zeiten. Super, Psalm 91, wir wissen nicht, ist nicht von David, soweit wir wissen, ist also anonym, aber darauf kommt es nicht an. Worauf es hier ankommt, ist, dass wir eben Gottes Versprechen haben. Und ich würde euch ermutigen, diesen ganzen Psalm mal durchzulesen, Psalm 91, und Gottes Versprechen hier, dass er uns errettet. Also alle wir, die wir als Christen zu Jesus Christus kommen, und in und durch in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen, können wir dann all diese Versprechen wahrnehmen. Und in diesem Psalm 91, liest mal selber durch, da sind unzählige Versprechen und da ist dann der Kontrast wieder zwischen Gottesfurcht, ja, und dem Bösen und Menschen, die Christus zugewandt sind und Menschen, die Christus abgewandt sind. Und diese Versprechen hier unten beziehen sich nur auf Leute, auf Menschen, die eben Jesus Christus zugewandt sind. Also wir, die wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, durch den Heiligen Geist, der uns in unsere Herzen spricht, als reuige Sünder. Und worauf es nun ankommt, ist zu verstehen, dass uns unser Herrgott beschützt und wir, wenn wir zu ihm rufen, dann wird er antworten. Es heißt zwar hier, ich will antworten, aber besser ist das übersetzt als ich werde. Ich werde im Englischen I will, ja, ich werde. Also es ist Gottes Versprechen, dass wenn er sagt, ich will, heißt das, ich werde. Also Gott hat was versprochen und er wird das tun. Und das ist bestätigt worden durch das, was unser Jesus Christus am Kreuz getan hat. Für uns, ja, wir können Gott vertrauen, jedes Wort in der Bibel ist wahr, das ist durch seine Wiederauferstehung bestätigt worden, nachdem er am Kreuz für uns gestorben ist, Sünde, Tod und Teufel und das Böse ein für alle Mal besiegt hat und dann absolut sich von allem trennt am jüngsten Tag und wir eben Jesus Christus ja, wirklich beim Worte nehmen können. Und all diese Versprechen wahrnehmen können. Und wie sich das ausdrückt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das heißt nun nicht, dass wir auf einmal, wir kommen zu Christus, ja, und auf einmal ist alles wunderbar. Das ist falsch. Ich meine, wir haben dieselben Schwierigkeiten, Probleme, Kummer, Sorgen, Leid. Aber wir haben eine andere Perspektive. Wir haben Gottes Perspektive durch den Heiligen Geist, der in und durch unsere Herzen wirkt. Und wenn es nun heißt, hier, ich will ihm ein langes Leben schenken, ja, wie lang ist lang? Ja, das weiß eben nur unser Herrgott. Und das ist eben nicht das Entscheidende hier. Das Entscheidende ist im letzten Vers, wo es heißt, ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Hier haben wir das Versprechen des ewigen Lebens, dass wir eben Gottes Hilfe erfahren. Hier schon auch im Hier und Jetzt, ja, wir, die wir in unserer persönlichen Beziehung zu Christus wachsen und in aller Ewigkeit, also durch den Heiligen Geist besiegelt sind, in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen. Und diese Beziehung kann nichts, Tod, Teufel, Sünde, nicht mehr auseinanderwirken, auseinanderreißen. Wir sind ein für alle Mal, bis in alle Ewigkeit, mit Christus verbunden. Also wenn Zeit nicht mehr ist, am jüngsten Tag. Heißt nun nicht, dass wir nicht der Sünde, dass wir, der Teufel versucht uns immer abzulenken und versucht uns Sünden zu begehen. Aber das Entscheidende ist, dass Christus ein für alle Mal den Tod, Teufel und das Böse und alle Sünde für uns besiegt hat. Und darauf kommt es an. Und somit lade ich euch ein, geht mal rein in Psalm 91, lest mal ein paar andere Psalme durch. 37 ist auch super, 121 ist prima. Ach, sind so viele, die ihr durchlesen könnt. Und das sind alles Gottes Versprechen, wir, die wir in unserer persönlichen Beziehung zu Christus wachsen und in Christus in und durch uns wirken lassen, können wir eben Gottes Versprechen nicht nur wahrnehmen, aber er zeigt uns dann, was er vorhat in unserem Leben. Und ja, das ist schon wirklich unglaublich und spannend und nicht einfach, nicht frei von Schwierigkeiten. Ja? Seid euch dessen bewusst. Und manchmal eben auch, hat das auch einen Einfluss, ja, wir müssen uns manchmal von Beziehungen lossagen und auch trennen, manchmal sogar von der eigenen Familie, auch kann das der Fall sein. Aber wir beten für alle, wir haben also beten in Liebe und Vergebung für alle Menschen, auch die, die uns Böses tun. Aber manchmal müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Aber Jesus Christus hilft uns da und wir haben ihm Gottes Versprechen, dass er uns hilft, wie auch hier im Psalm 91. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Versprechen, dass du bei uns bist und wir, die wir vertrauen, dass du uns rettest und uns hilfst, dass wir zu dir rufen, wenn wir nicht nur in der Not sind, ja, aber dass wir ein und allemal bis in alle Ewigkeit erlöst sind, auch schon im Hier und Jetzt und in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Du hast uns das versprochen, du bist am Tod für uns, am Kreuz für uns gestorben und wieder auferstanden nach 3 Tagen, wie du es angekündigt hast. Und hast uns den Heiligen Geist geschickt, gar nicht so lange danach. Und wir beten, dass wir alle in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen und immer wieder tagtäglich in dein Wort gehen. Und dann zeigst du uns den Weg und wir danken dir dafür, Herr Jesus. Beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder. Herzlich willkommen.